das bleiben, so wie sie. Ich weiß, das Rest der Welt kann wachsen. So immer fließt er noch schon gehen. Du kriegst alles, was du willst von mir, aber lass mich nicht im Stich. Ist halt gar nicht, was ich tun darf. Wenn du lieber bei mir bist. Boah, das ist viel schneller. Es ist unbeglückend. Lass mich nicht stehen, nur ganz allein ich im Leben. Ich hab auch geschickt, der Pudel, der verlob's meinen, wirst sehen, ihr wirkt es wieder groß. Ich hab was gut, wir fühlen völlig gemacht. Und du bist alles, was ich hab. Ich hab ne bessere Hüfte, die bist du. Und der schlechte Rücken. Wenn wir zusammen sind, dann tut sie was. Weil dann ist es wie Chemie. Thank you. Zuckerbude und Kadaverfabrik. Du siehst da unten an vielen Viecherin, wo die Kinder in der Früh ins Bushippo schwarzen und am Mörbel und dran am Hals. Ja, da tut mich der Mutter in einer Donnerstag nach, wo es blitzt und Donnert hat auf die Uhr gebracht. Die ersten paar Jahre in der langen Lebener Straße. Die Nacht, das Kind wäre so ein Zahn draußen gestanden. Die Tochter wollte heiraten, haben sie geschworen. Doch ein paar Jahre haben sie uns die Augen verloren. Daheim sind die Fetzen geflogen und ich hab mit den Magstern gespielt. Zwei Mastersburgen hab ich zu Weihnachten geredet. Im Kindergarten sind's Tyrannen gewesen. Von einer die Wurstzimmer entgeben und dann hab's mit Tränen in der Flutsch in der Zehnerbrose in die Knochenbar gerät. Ich glaub, Buben mit den Schrecken, den hast du schon gegeben. Einerseits ist der Vogel am Hefen verschiert. In der Zeitung ist gestanden, war groß inseriert. Für die anderen Kinder war's ein gefundenes Fressen, wenn auf der Schule bin ich. Zu der Uhrle zu messen. Und wie ein Weberknecht ist Köche gewesen. Im Sommer war man Strophe, im Herbst war man lesen. Im Winter war Eisdisco, Saisonsperre bekommen. Der Eismaster, den Basteln, ist Chickpack gedeckt. Im Sommer sind wir im Abo, in der Rutschen gehen. Pass auf jetzt. War man Schulgestangen getan, man muss sie durch die Kanzel gehen. Stadtbad Fremd und der 500 Schlingen geht. Was du beim Wichsen zugeschaut hast, dann hat er das Mädchen. In der Blutgasse das erste Mal Wumpel zinkt. Die Mutter hat geheiert und in die Schuhe hat's müssen kommen zwischen Glosche und Tier. Und Eierspeisbaden, wo die Heidinger so die Heischneiders Haus, ja, dort bin ich. Von dort bin ich der Vogel, wo's hinter uns rennt. Wo's jeder kennt, wo die Blumen so schön sind, wo's ein Campingplatz geht. Einmal ist dort ein Camperin gewesen. Niki hat's geheißen. Und am Sommer kam er zusammen. An einem Abend ist von der Diskothek heim. Da sind der Schnessen mein Auto. Vorher war besoffen. Wir sind angestürzt, aber uns hat's nicht getroffen. Sonst hat man heute da sitzen und singen über den Hartplatz, was packt weg, über den Fliese und den Schlingen. Die Kunstwerkstatt, die Donaulände, über die Mauthaus gegossen und die angeschmierten Rente. Benzer sein Toller, über die Wummersklub. Was bauen aufs Rest, die Getränke und zwischen Zuckerbude und Kadaverfabrik. Wo siehst du noch nach hinigen Viecher? Saria, hier könnt ihr aber verwerten. Kettig, Moment. Hey, du warst bei allen zurück. Du bist meine Urstein, der hält so ein Kranz. Ja, du sollst wie ein Loch, Host, komm hoch, du rauchst wie ein Schloss und ich schlug den Kopf. Gib uns alles. Ja, alles Gute, macht nur nicht weiter. Füßen getreten, der Standard. Gehen wir ganz raus? Ja, okay, ich gehe ganz raus. Unser blonder Pudel namens Anna. Das ist gut, ja? Ja, aber sie streicht sich die Frontwelle glatt. Who cares? Also, let it be curly. Das ist auch schon wurscht bei dem. Das ist wurscht. Jetzt mache ich mal durchatmen. Das ist wenig Sauerstoff. Ja, ja. Viel Luft und nichts zum Atmen. Viel heiße Luft. Mit der kann ich gut. Ja. Wir reden nichts. Aber reden. Das ist das Kind. Ich schaue nur über den. Ja, genau, das ist die Bierbrewery von meinem Cousin. Jawohl. Ja. Bist du Bierbrauer? Nein, mein Cousin, aber sehr zu empfehlen, Drunken Unicorn. Zeig einmal, ja, wir müssen eine Werbung machen. Ich habe so ein T-Shirt gesehen, wo der eine gesagt hat, hast du das Drunken Unicorn gefressen? Das kann man nicht fressen, sondern nur saufen, das Drunken Unicorn. Ich weiß nicht, was du gleich mit dem einen hat. Da ist der Vincent, wir sind alle zusammen. Gelungen, meine Schatzis. Und das ohne Alkohol, völlig ohne Alkohol. Ja. Gelungen ich trink, Abend. Ich trinke nie. Hätten wir was? Ja. Ja, aber. Rauch sie an, weil du sie es fällst. Der Papa könnte bei mir schlafen, ihr könnt bei mir schlafen, wenn ihr wollt. Er schläft halt nicht bei ihr. Er ist ja nüchtern. Ja, aber ich hab den Schlüssel. Da war das Problem, Johannes. Ja. Ich hab meinen auf Kalk. Das können wir das nächste Mal anders machen. Nein, aber sonst das Fleisch, wo deine Küche kocht. Aber ihr wollt es gleich mal düsen, ne? Ja, aber er führt mich noch zu McDonald's. Nein, ich meine, ja, vielleicht ist sie dann zu mir heim. Weil die habt die muss ich irgendwann. Sie hat genug. Johannes, I'm just saying, wenn ihr bei mir schlafen wollt, ich gebe euch Und ich gehe ab. Ich schlafe im 15. Ja, wir haben die Marke. Die haben wir im Bett überzogen. Nein, wir müssen überzogen. Ja, die sowieso. Aber meine Freundin hat gesagt, die kennt uns. Das Angebot steht, wir aber bitte nicht bis 4 in der aber Früh. Aber bitte nicht zahme. Ja, bitte. Party Animal. Ja, kommst halt um 2 Uhr. Selbst wenn ich daheim bin, habe ich 2 separate so Zimmer mit Ausziehkauf. Das Foto ist so verkauft. Das haben wir auch die schon gesehen. Ja. Das kostet 100 Euro. Dafür ist ein verwirrter Futter. Aber wenn du es willst, mach's, weil er ist auf dem Tag. Ja, alles gut. Papa, nein, geh mal mit nüchtern essen mit Johannes, weil er würde dich gerne ein paar Sachen zu Jus fragen und das du bist nicht fertig. Er wird uns in angenehmen, vernünftigen, verträglichen Zustand kennen. My loves. Vergiss ich das, Johannes. Ich muss sagen, naja. Was holst du? Naja, mein... Wenn du was schiebt, hast du... Er kann schon die Schularbeiten korrigieren mit dem Rotstift. Nein, aber geht's so? Ich hol meinen Scheiß und dann fahre ich auch nach Hause, weil wir müssen auf Gassi gehen. Ja, wir gehen ja noch, Bre. Aber geh mal zusammen, weil der muss in unsere Richtung. Ihr wollt es in Gassi gehen mit ja, aber meine ist dieselbe. Ihr wollt es nicht. Ihr müsst in eine Richtung, wir müssen in eine. Wir gehen in die gleiche. Stabilo ist der Stift. Ist das hier? Es ist mehr Richtung Süden. Ich muss da. Ich gehe mit dir, wenn du gehst. Geh mal. Aber ich muss mal Scheiß holen. Was? Ich muss mal Scheiß holen und dann ist es schon. Was musst du holen? Ich habe meinen Rucksack und mein ganzes. Ja, aber du gehst da. Aber du gehst da. Hol und wir gehen zusammen. Zahn. Hol und wir gehen zusammen. Es fällt sich aus. Hol. Kinder! Geht! Geht! Er sagt, wohin? Also, du willst ihn abschneiden. Aber er sagt, Kinder! Ich will nicht mehr abschneiden! Okay, okay. Aber ich wohne hier gleich 10 Minuten. Das ist ja egal, da ist die Richtung. Hol deine Sachen. Lieb ich! Als wäre es so leicht. Entschuldigung! Oh, Leute! Entschuldigung! Leute. Einmal geil, weil alle immer so. Wir warten auf ihn und das ist mein Boyfriend, ne? Das ist mein Papa! Sind wir lustig? Ja, sind wir lustig. Das ist deine Freundin. Das ist ein Freund, dass ich nur sage, dass er dein Freund ist. Die Sophie und mein Papa, da sagen sie immer, dass er der Sugar Daddy ist. Ja, aber wir sind immer lustig so weit. Das ist mein Papa. Das ist mein Papa. Zumindest nicht der Sugar Daddy. Ist ein Pudels Haircut recently. You see, Lotti? Lotti und ich viben jetzt on another level. Aber der kleine blöde Hund war in der Erziehung. Der Papa hat ihn voll getrimmt, oder? Nein, nein, nein. Hol sie ab, sie kann mich aufs Wort. Die Luna ist ja okay, aber der kleine Hund... Ich glaube, ich muss ihn nochmal kennenlernen. Wo ich mir gedacht habe. Nachdem nur Papa interessiert hat. Ja, weißt du, was geil ist? Der Christian und ich haben uns gedacht, ich mache ein Lotti-Tattoo. Ja, ich habe mir gedacht, Nippinop in einer Schrift, was ist er da? Nippinop! Das ist nur blöd, der kleine Hund, aber er will lernen und die Lona sagt, der Johannes ist voll genervt von den Bällen von der Luna, also da könnt ihr euch tagelang unterhalten. Ja, naja, es ist schon ein bisschen Gottes, wenn es in der Nacht. Ja, aber es ist halt für mich schwierig, weil mich belastet es am meisten. Die Luna weil, ist ein großer Mutter. Sie will halt einfach nur bei dir sein. Ist ein junger Hund, ja. Ja, das glaube ich auch. Und ich fühle mich aber scheiße, weil ich jetzt besser wissen müssen, aber woher? Who cares? Und jetzt ist es halt das, was es weißt ist. Weißt du was? Ich hätte Fahrradkette. Ja, und die Sache ist, ich gebe keinen weg von beiden, weil das sind meine Kinder, weißt du? Naja, du bist ja kein Arschloch, oder? Nein, aber man muss ja... Halt so, mein Lauf, ich habe alles. Haben wir gewartet? Ja, bist du beschmückt mit mehr... Fancy Shit. Nein. Und rotem Stift und Rotstift. Ich kenne Mietzeit, seit ich 15 bin von Markus. Just stating this fact. Ja, it's a shame. It's a shame. Bitte. Den liebe ich immer noch. Und das Geile ist, hat ein Riesenherz für große Hunde und er hat drei zu Hause, oder? Und er macht das, er kann nicht einmal mit einem drei in Gasse gehen, das er geht zweimal. Aber das ist okay, weil das sind seine, weißt du so, das finde ich so cool an ihm. Verkacktes Leben. Der heißt Computer. Mein Leben, wo ich keine Zeit habe für sonst was. Ja, das System. Ja, du drückst da drauf, da holst du 600 Euro. 600 Euro Tierarztkosten diesen Monat. Ja, warte, du stehst für Hunde. Dein Hund ist im letzten Angst. Diese nur ein Anfänger. Fertig winst, dass du immer ausscheißt, dass du einfach gehst. So, weil sonst bist du in 50 Jahren bei Mandy. Und der Hund ist super. Aber in 50 Jahren, bei Gott, bringe ich mich um. Wenn aber schon der Finke an. Der Finke ist die personifizierte. Das habe ich ihm halt persönlich gesagt und er ist halt bis heute persönlich beleidigt. Ja. Und der Finke sagt, ich kann heute nicht zurecht. Und sie hakelt. Und wenn die Anna schon zu Hause ist, von der Kabarettveranstaltung kommt und der Finke sitzt noch immer dort und sauft, dann kann er arbeiten. Und dann hat er gesagt, der Andi ist weg, ich bin der Witzechef. Und du musst normal sagst, na, kleiner Dicker, du musst trainieren. Genauso wie der andere. Du bist gut. Ganz genau. Aber du musst auch laufen. Alle laufen. Ich weiß. Und das ist mir wurscht. Und der Andi ist für mich ein unglaublich geiler Typ, weil der Andi weiß nichts von Management. Ich weiß auch nichts viel. Aber er macht alles richtig. Er ist ein Mensch. Meistens. Er macht auch viel falsch. Aber er ist ein geiler Typ. Er adoptiert Menschen. Die Luna bellt sie an, so ja, der Hund in der die Anna kommt und ich sag so, der Anna ist meine beste Freundin, sie muss kommen und sie kommt und so, nicht nur, Das ist, weil sie alle schon vor 10 Jahren für ihn gearbeitet. Aber trotzdem, also, den kannst du besänftigen mit der Anisen. Super Chef. Die Anne kommt wieder, sie ist wieder gekommen. Und jetzt will sie gar nicht da sein. Ja. Aber wer will das schon in der verkackten Gastronomie? Du bist ein unglaublich geiler Typ, Vince. Ja, Mann. Du musst nur den Schritt gehen. Und du kannst das, ich sehe das. Du traust es nur selber nicht zu. Und wir werden uns noch oft auf diesem Level reden, aber du bist ein unglaublich geiler Typ. Und ich habe Leute gesehen, ganz. Nein, ich habe Leute ganz oben gesehen, die unglaubliche Bronzen, Pisser sind, die nichts kennen. Da kannst du 7-mal mehr, du kehrst genau dort hin. Und du hast nie vergessen, wie es heißt, wenn der sagt: Hey, links, da rechts, links, da rechts. Und du denkst da, ja, ist eh wurscht. Aber da, du, shut up! Du hast viel Voraussetzungen für das. Du kannst, wenn du so alt wie der Finke bist und du bist nicht mehr beim Andi, dann hast du es verloren. Dann hänge ich mich auf. Das aber was der nächste Schritt ist? Eigentlich ist es lokal wie früher. Ja, du musst gehen. Du musst, ja, aber du kannst gehen. Es ist egal, ob du so lokal aufmachst, dein Motorrad machst. Es ist ja wurscht. Schau den, wie heißt der auch? Wie heißt der? Hinter dem Atomreaktor mit dem Schutzhaus. Der Brasilianer. Der Ingo. Ja, und? Ist immer noch. Er macht es. Immer weiter immer, oder? Jetzt bin ich mehr. Geh mit Gott, aber geh vor dir. Warum regnet es eigentlich nicht? Ich hab gleichen das Regen. Arschloch, Alter, ich hab die Regenjacke mit. Arschloch Regen. Was ist das für eine Loserpartie? Leo! Oh, Leo Bruder, der Vinzenz, das ist so ein geiler Typ. Kennst du den Vater? Syrischer Arzt, aus Syrien nach Österreich gekommen. Alles, was er konnte und gehabt hat, verspielt. Die Mutter hat dann geschaut, dass er sich über Wasser hält in der Flüchtlingsbetreuung in Wien. Ist zerbrochen an dem. Und er hat unglaublich viel Potenzial, aber er traut sich nicht. Und das ist aber so ein cooler Typ vom Charakter. Er kocht. Vinz! Wir gehen ja öfter auf Konzerte, oder? Ja, mittlerweile schon. Na sicher. Und auch in Zukunft. Ja, unbedingt. Ja. Nein, ja, tatsächlich, wie du gesagt hast. Sie hält viel auf mich. Ja, aber die weiß auch, wenn sie sich aussucht, nein, sie und adoptiert. Ja, sie ist meine beste Freundin. Sie weiß auch, wenn sie sich aussucht. Ne? Ja. Und die ich kenne sie schon viel zu lang. Ich kenne sie schon seit ihren geschissenen Ex-Beziehungen. Da kannte ich sie noch nicht Marco, mal gut. Marco? Ja, und da kannte ich sie noch nicht mal gut, da kannte ich sie nur über diesen Pfad. Aber. Arschgeige oder Flöte. Ja, ich meine, wir wollen ein Instrument hören. Ja, aber es hat sich. Der geht schon einen Weg. Gewöhnt, anscheinend. Weißt du, wir kennen uns seit, fuck, was? 13, 14, 15 Jahren. 4, 5 Jahren. Nein, länger, Alter. Viel länger. Johannes, als die Luna ein Welpe Glück, war, kannte du hast den Kopf Luna deiner Mama. Mehr. Und du hast die Möglichkeit. Wo? Wo? Also. Nee, das musst du nicht schon sagen. Du kannst dir einfach was aussuchen. Du hast nicht die Hand deiner Mama, die habe ich letztens gesehen. Nein, Gott sei Dank. Bisschen leidet. Aber weißt du, was ist? Die Mama ist einfach Gott. Und ist ein grundehrlicher Typ. Ja, ja. Das fühlt sich. Also, Respekt für diese Mama. Wo gehst denn du hin? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Was mutet sie uns zu? Jetzt müssen wir es besser anschauen, wenn es kommt. Was, wenn sie Zigaretten bringt? Mit Vorbehalt. Nein, mit Vorbehalt. Nee, aber wer sieht, dass sie einfach jetzt geht, außer dass sie jetzt auftrat ist. Aber ja, sie geht eh weit, ne? Nach Hause gehen, also. Ich weiß nicht, von mir ist die Verrücktheit. waren das 2 Kilometer, 3 Kilometer. Ich leide immer an der Zeugungsschmerz, das tut mir immer weh, total weh. Was? Da kriegt er jeder von Geburtsschmerz. Ja, ja, ich habe aber 5 Zeugen. Mich hat's zwickt! Ja, das. Es hat so weh getan. Mich hat's zwickt damals. Einmal. Nein, nein, nichts zwickt. Das war der Schmerz des ganzen Lebens in einer Sekunde. In dem Moment, in dem ich gedacht, das will ich. Ich weiß, das geht, aber ich habe nicht gewusst, was dann kommt. Was ist dann passiert? Wie geht's denn deiner Mama? Ja. Ja, gut. Gut. Das ist schon lang vorbei. Wie ist jetzt die Mama? 67, boah, ja. Also, was? 2 Jahre jünger als ich, also. Was bist du? 56. Na, 67er Bäuer. 7 und 7 ist 14. Na, sie ist 67. Also, das weiß ich ganz genau. Ich bin 68. Ja, heuer 69, aber 59. Ist ja wurscht. 57 ist ja, ja eh wurscht. Nein, was sind 10 Jahre? So, ja, ja, ich weiß genau, wie alt ich bin. Du bist so alt, wie du dich fühlst. Also, sie ist 57. Ja. Und ich bin 58, ist ja eh wurscht. Und sie kriegt die Krise, weil sie ist seit 10 Jahren kurz vor der Pension. Was willst du machen, weißt du? Die Pension. Aber ja, meiner Mama geht's gut. Sie hat dem Alkohol abgesprochen, was schon mal ein Top-Notch ist. Für unser Fehler war, aber. Achso? Nein. Na, sag nur. Weil der Heilung gibt es nicht. Nein, also. Völlig ohne Alkohol. Scheiße. Dann ist es nicht lustig. Ich meine, nein, nicht. Alles, ohne, alles mit Maß und Ziel. Maß Masse, und Ziel. Ja, ja, ja. Aber also, wenn du einmal gesehen hast, na, wie viel brauchst du? Es war ein Liter Maß Bier, aber in Bayern, also nicht bei uns. Na, aber Mama geht's gut. Schon. Ja, diese 2 Jahre nüchtern kommt endlich wieder. Weißt du, ich musste die mit meinem Bruder zusammen 10 Jahre finanzieren, wo ich gerade 18 war. Das war nicht leicht. Aber jetzt läuft es besser. Jetzt muss ich endlich kein Geld mehr in meine Mama pumpen. Geht's in Pension, die Mama? Nie! Ja. Alter, weil die muss ja erstmal Kohle reinverdienen, die sie die letzten 10 Jahre verloren hat. Ja, das ist scheiße, oder? Ja, ist scheiße. Aber es ist schon mal besser, als wenn ich jeden Monat ich mit meinem Scheißeinkommen 500 Euro an meine Mutter pumpen muss. Er ist schon leichter geworden, sie hat jetzt ihren guten Job und sie ist nüchtern und so. Es ist schon besser. Mal schauen, was draus wird. Ja. Keine Ahnung, oder? Du schaust auf dich. Ja, das mache ich noch ein Hund. Sonst bist du der Finki. Ja. Nein, die Hunde, nein. Das wir dann nicht gerne hören, werden auch älter. Ja, ich hab gestern 380 Euro beim Tierarzt gelassen. Und vor einer Woche nochmal 170 Euro. Wer anständiger Mensch ist. Ja. Also er kennt genauso so. Anständiger Mensch. Ich bin überfordert, aber ich muss die ganze Rechnung bezahlen. Du hast das rechtzeitig versäumt. Du müsstest Polizei-Diensthundeführer sein. Wenn du einen Hund hast, kriegst du extra Geld fürs Futter. Wenn der Hund in Pension ist, kriegst du auch noch Geld fürs Futter. Dann beherbergst du ihn. Mein Hund in Pension? Nein, der Polizeihund ist nach 6-7 Jahren fertig. Weil ja, natürlich. Danach im Auto hin und her sausen, dann ist er fertig. Und sie zahlen dir ja Geld fürs Futter, weil er in Pension ist. Und du musst dich um ihn kümmern, aber du kannst ihm nicht weggeben. Ne? Nein. Wo ist die hin? Das sollte ich eigentlich machen. Ich weiß nicht. Was ist mit der Frau Wieseltaler? Entschuldigung, Frau Wieseltaler. Wir könnten ihr Handy anrufen, weil dann das vielleicht anheben, aber... Warte, ich habe 5 neue Nachrichten.